die Mauer aus dem Osten und machen alles wieder nicht. Komm erst mal, gibt's die letzte Kraft, dann fehlt es um ein besser Recht. Auf so blöd den Bomben geschichten. Darauf können wir verzichten. Lass uns wieder ein. Besser ein, kommt hier nicht rein. Wir wollen die Mauer, sonst werden wir sauer. Denn schon da lagen für euch die Bananen. Was? Vor der Wende mussten wir gehen und besser weisen wir. Wir wollen uns besser wegkommen, aus uns und im Land. Geht alle Kranken, kommt nie wieder her. Wir wollen die Mauer, mehr als bisher. Wir wollen die Mauer, sonst werden wir sauer. Denn zu verlagern wir euch die Bananen. Wir wollen die Mauer, werden wir sauer. Euch zu verlagern, euch die Bananen.